die jungfrau von orleans eine romantische tragödie von friedrich von schiller personen prolog dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org personen karl der siebente könig von frankreich königin isabeau seine mutter agnes sorel seine geliebte philipp der gute herzog von burgund graf dunois bastard von orleans la hire du chatel königliche offiziere erzbischof von reims chatillon ein burgundischer ritter raoul ein lothringischer ritter talbot feldherr der engländer lionel fastolf englischer Anführer, Montgomery, ein Waliser, Ratsherren von Orléans, ein englischer Herold, Thibaut d'Arc, ein reicher Landmann, Margot, Louison, Johanna, seine Töchter, Etienne, Claude-Marie, Raymond, ihre Freier, Bertrand, ein anderer Landmann, die Erscheinung eines schwarzen Ritters, Köhler und Köhlerweib, Soldaten und Volk, königliche Kronbediente, Bischöfe, Mönche, Marschälle, Magistratspersonen, Hofleute und andere stumme Personen im Gefolge des Krönungszuges. Prolog. Eine ländliche Gegend, vorn zur Rechten ein Heiligenbild in einer Kapelle, zur Linken eine hohe Eiche. Erster Auftritt. Thibaut d'Arc, seine drei Töchter, drei junge Schäfer, ihre Freier. Thibaut. Ja, liebe Nachbarn, heute sind wir noch Franzosen, freie Bürger noch und Herren des alten Bodens, den die Väter pflügten. Wer weiß, wer morgen über uns befiehlt, denn aller Orten lässt der Engländer sein sieghaft Banner fliegen, seine Rosse zerstampfen Frankreichs blühende Gefilde. Paris hat ihn als Sieger schon empfangen, und mit der alten Krone Dagoberts schmückt es den Sprössling eines fremden Stamms. Der Enkel unserer Könige muß irren, enterbt und flüchtig durch sein eignes Reich, und wider ihn im Heer der Feinde kämpft sein nächster Vetter und sein erster Pair. Ja, seine Rabenmutter führt es an. Rings brennen Dörfer, Städte. Näher stets und näher wälzt sich der Verheerung Rauch an diese Täler, die noch friedlich ruhn. Drum, liebe Nachbarn, hab ich mich mit Gott entschlossen, weil ich's heute noch vermag, die Töchter zu versorgen, denn das Weib bedarf in Kriegesnöten des Beschützers, und treue Lieb hilft alle Lasten heben. Zu dem ersten Schäfer. Kommt, Etienne, ihr werbt um meine Margot, die Äcker grenzen nachbarlich zusammen, die Herzen stimmen überein, das stiftet ein gutes Eheband. Zu dem zweiten. Claude-Marie, ihr schweigt, und meine Louison schlägt die Augen nieder. Werd ich zwei Herzen trennen, die sich fanden, weil ihr nicht Schätze mir zu bieten habt? Wer hat jetzt Schätze? Haus und Scheune sind des nächsten Feindes oder Feuers Raub. Die treue Brust des braven Manns allein ist ein sturmfestes Dach in diesen Zeiten. Louison. Mein Vater, Claude-Marie, meine Louison, louison johanna umarmend liebe schwester thibaut ich gebe jeder 30 acker landes und stall und hof und eine herde gott hat mich gesegnet und so segn er euch margot johanna umarmend erfreue unsern vater nimm ein beispiel laß diesen tag 3 frohe bande schließen thibaut geht machet anstalt morgen ist die hochzeit ich will das ganze dorf soll sie mitfeiern die 2 paare gehen arm in arm geschlungen ab 2. Auftritt thibaut raimond johanna thibaut jeanette deine schwestern machen hochzeit ich seh sie glücklich sie erfreun mein alter du meine jüngste machst mir gram und schmerz raimond was fällt euch ein was scheltet ihr die tochter thibaut hier dieser wackre jüngling dem sich keiner vergleicht im ganzen dorf der treffliche er hat dir seine neigung zugewendet und wirbt um dich schon ist's der 3. herbst mit stillem wunsch mit herzlichem bemühn du stößest ihn verschlossen kalt zurück noch sonst ein anderer von den hirten allen mag dir ein gütig lächeln abgewinnen ich sehe dich in jugendfülle prangen dein lenz ist da es ist die zeit der hoffnung entfaltet ist die blume deines leibes doch stets vergebens harr ich daß die blume der zarten lieb aus ihrer knospe breche und freudig reife zu der goldnen frucht o das gefällt mir nimmermehr und deutet auf eine schwere irrung der natur das herz gefällt mir nicht das streng und kalt sich zuschließt in den jahren des gefühls raimond laßt's gut sein vater arg laßt sie gewähren die liebe meiner trefflichen johanna ist eine edle zarte himmelsfrucht und still allmählich reift das köstliche jetzt liebt sie noch zu wohnen auf den bergen und von der freien heide fürchtet sie herabzusteigen in das niedre dach der menschen wo die engen sorgen wohnen oft seh ich ihr aus tiefem tal mit stillem erstaunen zu wenn sie auf hoher trift in mitte ihrer herde ragend steht mit edelm leibe und den ernsten blick herabsenkt auf der erde kleine länder da scheint sie mir was höheres zu bedeuten und dünkt mir's oft sie stamm aus andern zeiten thibaut das ist es was mir nicht gefallen will sie flieht der schwestern fröhliche gemeinschaft die öden berge sucht sie auf verlässet ihr nächtlich lager vor dem hahnenruf und in der schreckensstunde wo der mensch sich gern vertraulich an den menschen schließt schleicht sie gleich dem einsiedlerischen vogel heraus ins graulich düstre geisterreich der nacht tritt auf den kreuzweg hin und pflegt geheime zweisprach mit der luft des berges warum erwählt sie immer diesen ort und treibt gerade hieher ihre herde ich sehe sie zu ganzen stunden sinnend dort unter dem druidenbaume sitzen den alle glückliche geschöpfe fliehn denn nicht geheuer ist's hier ein böses wesen hat seinen wohnsitz unter diesem baum schon seit der alten grauen heidenzeit. Die ältesten im dorf erzählen sich von diesem baume schauerhafte mären. Seltsamer stimmen wundersamen klang vernimmt man oft aus seinen düstern zweigen. Ich selbst, als mich in später dämmrung einst der weg an diesem baum vorüberführte, hab ein gespenstisch weib hier sitzen sehn, das streckte mir aus weit gefaltetem Gewande langsam eine dürre Hand entgegen, gleich als winkt es, doch ich eilte fürbaß, und Gott befahl ich meine Seele. Raimond, auf das Heiligenbild in der Kapelle zeigend, des Gnadenbildes segenreiche Näh, das hier des Himmels Frieden um sich streut, nicht Satans Werk führt eure Tochter her. Thibaut, o nein, nein, nicht vergebens zeigt sich's mir in Träumen an und ängstlichen Gesichten. Zu dreien Malen hab ich sie gesehn, zu Reims auf unserer Könige Stuhle sitzen, ein funkelnd Diadem von sieben Sternen auf ihrem Haupt, das Zepter in der Hand, aus dem drei weiße Lilien entsprangen, und ich, ihr Vater, ihre beiden Schwestern und alle Fürsten, Grafen, Erzbischöfe, der König selber, neigten sich vor ihr. Wie kommt mir solcher Glanz in meine Hütte? O, das bedeutet einen tiefen Fall. Sinnbildlich stellt mir dieser Warnungstraum das eitle Trachten ihres Herzens dar. Sie schämt sich ihrer Niedrigkeit, weil Gott mit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt, mit hohen Wundergaben sie gesegnet vor allen Hirtenmädchen dieses Tals. So nährt sie sünd'gen Hochmut in dem Herzen, und Hochmut ist's, wodurch die Engel fielen, woran der Höllengeist den Menschen fasst. Raimond, wer hegt bescheidnern, tugendlichern Sinn als eure fromme Tochter? Ist sie's nicht, die ihren Eltern Schwestern freudig dient? Sie ist die hochbegabteste von allen, doch seht ihr sie wie eine niedre Magd, die schwersten Pflichten still gehorsam üben, und unter ihren Händen wunderbar gedeihen euch die Herden und die Saaten. Um alles, was sie schafft, ergießet sich ein unbegreiflich, überschwänglich Glück. Thibaut, ja wohl, ein unbegreiflich Glück. Mir kommt ein eigen Grauen an bei diesem Segen. Nichts mehr davon, ich schweige, ich will schweigen. Soll ich mein eigen teures Kind anklagen? Ich kann nichts tun als warnen, für sie beten, doch warnen muss ich. Fliehe diesen Baum, bleib nicht allein und grabe keine Wurzeln um Mitternacht, bereite keine Tränke und schreibe keine Zeichen in den Sand. Leicht aufzuritzen ist das Reich der Geister, sie liegen wartend unter dünner Decke, und leise hörend stürmen sie herauf. Bleib nicht allein, denn in der Wüste trat der Satansengel selbst zum Herrn des Himmels. Dritter Auftritt. Bertrand tritt auf, einen Helm in der Hand, Thibaut, Raimond, Johanna. Raimond, still, da kommt Bertrand aus der Stadt zurück, sieh, was er trägt. Bertrand, ihr staunt mich an, ihr seid verwundert ob des seltsamen gerätes in meiner hand thibaut das sind wir saget an wie kamt ihr zu dem helm was bringt ihr uns das böse zeichen in die friedensgegend johanna welche in beiden vorigen szenen still und ohne anteil auf der seite gestanden wird aufmerksam und tritt näher bertrand kaum weiß ich selbst zu sagen wie das ding mir in die hand geriet ich hatte eisernes gerät mir eingekauft zu vaucouleurs ein großes drängen fand ich auf dem markt denn flücht'ges volk war eben angelangt von orleans mit böser kriegespost im aufruhr lief die ganze stadt zusammen und als ich bahn mir mache durchs gewühl da tritt ein braun bohemerweib mich an mit diesem helm faßt mich ins auge scharf und spricht gesell ihr suchet einen helm ich weiß ihr suchet einen da nehmt hin um ein geringes steht er euch zu kaufe geht zu den lanzenknechten sagt ich ihr ich bin ein landmann brauche nicht des helmes sie aber ließ nicht ab und sagte ferner kein mensch vermag zu sagen ob er nicht des helmes braucht ein stählern dach fürs haupt ist jetzo mehr wert als ein steinern haus so trieb sie mich durch alle gassen mir den helm aufnötigend den ich nicht wollte ich sah den helm daß er so blank und schön und würdig eines ritterlichen haupts und da ich zweifelnd in der hand ihn wog des abenteuers seltsamkeit bedenkend da war das weib mir aus den augen schnell hinweggerissen hatte sie der strom des volkes und der helm blieb mir in händen johanna rasch und begierig darnach greifend gebt mir den helm bertrand was frommt euch dies geräte das ist kein schmuck für ein jungfräulich haupt johanna entreißt ihm den helm mein ist der helm und mir gehört er zu thibaut was fällt dem mädchen ein raimond laßt ihr den willen wohl ziemt ihr dieser kriegerische schmuck denn ihre brust verschließt ein männlich herz denkt nach wie sie den tigerwolf bezwang das grimmig wilde tier das unsere herden verwüstete den schrecken aller hirten sie ganz allein die löwenherz'ge jungfrau stritt mit dem wolf und rang das lamm ihm ab das er im blut'gen rachen schon davontrug welch tapfres haupt auch dieser helm bedeckt er kann kein würdigeres zieren thibaut zu bertrand sprecht welch neues kriegsunglück ist geschehn was brachten jene flüchtigen bertrand gott helfe dem könig und erbarme sich des landes geschlagen sind wir in zwei großen schlachten mitten in frankreich steht der feind verloren sind alle länder bis an die loire jetzt hat er seine ganze macht zusammengeführt womit er orleans belagert thibaut gott schütze den könig bertrand unermeßliches geschütz ist aufgebracht von allen enden und wie der bienen dunkelnde geschwader den korb umschwärmen in des sommers tagen wie aus geschwärzter luft die heuschreckwolke herunterfällt und meilenlang die Felder bedeckt in unabsehbarem Gewimmel, so goss sich eine Kriegeswolke aus von Völkern über Orleans Gefilde. und von der sprachen unverständlichem gemisch verworren dumpf erbraust das lager. Denn auch der mächtige Burgund, der Länder gewaltige, hat seine Mannen alle herbeigeführt, die Lütticher, Luxemburger, die Hennegauer, die vom Lande Namur und die das glückliche Brabant bewohnen, die üpp'gen Genter, die in Samt und Seide stolzieren, die von Seeland, deren Städte sich reinlich aus dem Meereswasser heben, die herdenmelkenden Holländer, die von Utrecht, ja vom äußersten Westfriesland, die nach dem Eispol schauen. Sie folgen alle dem Heerbann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orléans bezwingen. Thibaut. O, des unselig jammervollen Zwists, der Frankreichs Waffen wider Frankreich wendet. Bertrand. Auch sie, die alte Königin, sieht man, die stolze Isabeau, die Bayerfürstin, in Stahl gekleidet, durch das Lager reiten, mit giftgen Stachelworten alle Völker zur Wut aufregen, wider ihren Sohn, den sie in ihrem Mutterschoß getragen. Thibaut. Fluch treffe sie, und möge Gott sie einst wie jene stolze Isabelle verderben. Bertrand. Der fürchterliche Salisbury, der Mauern Zertrümmerer, führt die Belagerung an, mit ihm des Löwenbruder Lionel und Talbot, der mit mörderischem Schwert die Völker niedermähet in den Schlachten. In frechem Mute haben sie geschworen, der Schmach zu weihen alle Jungfrauen und, was das Schwert geführt, dem Schwert zu opfern. Vier hohe Wachten haben sie erbaut, die Stadt zu überragen. Oben späht Graf Salisbury mit mordbegiergem Blick und zählt den schnellen Wanderer auf den Gassen. Viel tausend Kugeln schon von Zentners Last sind in die Stadt geschleudert, Kirchen liegen zertrümmert und der königliche Turm von Notre-Dame beugt sein erhabnes Haupt. Auch Pulvergänge haben sie gegraben und über einem Höllenreiche steht die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, dass es mit Donners Krachen sich entzünde. Johanna horcht mit gespannter Aufmerksamkeit und setzt sich den Helm auf. Thibaut. Wo aber waren denn die tapfern Degen, Saint-Tres, La Hire und Frankreichs Brustwehr, der heldenmüt'ge Bastard, dass der Feind so allgewaltig reißend vorwärts drang? Wo ist der König selbst, und sieht er müßig des Reiches Not und seiner Städte Fall? Bertrand. Zu Chinon hält der König seinen Hof. Es fehlt an Volk, er kann das Feld nicht halten. Was nützt der Führer Mut, der Helden Arm, wenn bleiche Furcht die Heere lähmt? Ein Schrecken, wie von Gott herabgesandt, hat auch die Brust der Tapfersten ergriffen. Umsonst erschallt der Fürsten Aufgebot, wie sich die Schafe bang zusammendrängen, wenn sich des Wolfes heulen hören lässt, so sucht der Franke, seines alten Ruhms vergessend, nur die Sicherheit der Burgen. Ein einz'ger Ritter nur, hört ich erzählen, hab eine schwache Mannschaft aufgebracht und zieh dem König zu mit 16 Fahnen. johanna schnell wie heißt der ritter bertrand baudricour doch schwerlich möcht er des feindes kundschaft hintergehn der mit zwei heeren seinen fersen folgt johanna wo hält der ritter sagt mirs wenn ihrs wisset bertrand er steht kaum eine tagereise weit von vaucouleurs thibaut zu johanna was kümmerts dich du fragst nach dingen mädchen die dir nicht geziemen bertrand weil nun der feind so mächtig und kein schutz vom könig mehr zu hoffen haben sie zu vaucouleurs einmütig den beschluß gefaßt sich dem burgund zu übergeben so tragen wir nicht fremdes joch und bleiben beim alten königsstamme ja vielleicht zur alten krone fallen wir zurück wenn einst burgund und frankreich sich versöhnen johanna in begeisterung nichts von verträgen nichts von übergabe der retter naht er rüstet sich zum kampf vor orleans soll das glück des feindes scheitern sein maß ist voll er ist zur ernte reif mit ihrer sichel wird die jungfrau kommen und seines stolzes saaten niedermähn herab vom himmel reißt sie seinen ruhm den er hoch an den sternen aufgehangen verzagt nicht fliehet nicht denn eh der roggen gelb wird eh sich die mondesscheibe füllt wird kein engländisch roß mehr aus den wellen der prächtig strömenden loire trinken bertrand ach es geschehen keine wunder mehr johanna es geschehn noch wunder eine weiße taube wird fliegen und mit adlers kühnheit diese geier anfallen die das vaterland zerreißen da niederkämpfen wird sie diesen stolzen burgund den reichsverräter diesen talbot den himmelstürmend hunderthändigen und diesen salisbury den tempelschänder und diese frechen inselwohner alle wie eine herde lämmer vor sich jagen der herr wird mit ihr sein der schlachtengott ein zitterndes geschöpf wird er erwählen durch eine zarte jungfrau wird er sich verherrlichen denn er ist der allmächt'ge thibaut was für ein geist ergreift die dirn raimond es ist der helm der sie so kriegerisch beseelt seht eure tochter an ihr auge blitzt und glühend feuer sprühen ihre wangen johanna dies reich soll fallen dieses land des ruhms das schönste das die ew'ge sonne sieht in ihrem lauf das paradies der länder das gott liebt wie den apfel seines auges die fesseln tragen eines fremden volks hier scheiterte der heidenmacht hier war das erste kreuz das gnadenbild erhöht hier ruht der staub des heil'gen ludewig von hier aus ward jerusalem erobert bertrand erstaunt hört ihre rede woher schöpfte sie die hohe offenbarung vater arc euch gab gott eine wundervolle tochter johanna wir sollen keine eigne könige mehr haben keinen eingebornen herrn der könig der nie stirbt soll aus der welt verschwinden der den heil'gen flug beschützt der die trifft beschützt und fruchtbar macht die erde, der die leibeignen in die freiheit führt, der die städte freudig stellt um seinen thron, der dem schwachen beisteht und den bösen schreckt, der den neid nicht kennet, denn er ist der größte, der ein mensch ist und ein engel der erbarmung auf der feindselgen erde. Denn der thron der könige, der von golde schimmert, ist das obdach der verlassenen. Hier steht die macht und die barmherzigkeit, es zittert der schuldige, vertrauend naht sich der gerechte und scherzet mit den löwen um den thron. Der fremde könig, der von außen kommt, dem keines ahnherrn heilige gebeine in diesem lande ruhn, kann er es lieben, der nicht jung war mit unsern jünglingen, dem unsere worte nicht zum herzen tönen, kann er ein vater sein zu seinen söhnen? Thibaut: Gott schütze Frankreich und den König! Wir sind friedliche Landleute, wissen nicht, das Schwert zu führen, noch das kriegerische Ross zu tummeln. Lasst uns still gehorchend harren, wen uns der Sieg zum König geben wird. Das Glück der Schlachten ist das Urteil Gottes, und unser Herr ist, wer die heilge Ölung empfängt und sich die Kron aufsetzt, zu Reims. Kommt an die Arbeit, kommt, und denke jeder nur an das Nächste. Lassen wir die Großen, der Erde Fürsten, um die Erde losen. Wir können ruhig die Zerstörung schauen, denn sturmfest steht der Boden, den wir bauen. Die Flamme brenne unsere Dörfer nieder, die Saat zerstampfe ihrer Rosse tritt. Der neue Lenz bringt neue Saaten mit, und schnell erstehn die leichten Hütten wieder. Alle außer der Jungfrau gehen ab. Vierter Auftritt. Johanna allein. Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, ihr traulich stillen Täler, lebet wohl. Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln. Johanna sagt euch ewig lebe wohl. Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, die ich gepflanzet, grünet fröhlich fort. Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen, du Echo, holde Stimme dieses Tals, die oft mir Antwort gab auf meine Lieder. Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder. Ihr Plätze alle meiner stillen Freuden, euch lass ich hinter mir auf immer da. Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden, ihr seid jetzt eine hirtenlose Schar, denn eine andere Herde muss ich weiden, dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen, mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen. Denn der zu Mosen auf des Horebs Höhen im Feigenbusch sich flammend niederließ und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, der einst den frommen Knaben Isais, den Hirten, sich zum Streiter ausersehen, der stets den Hirten gnädig sich bewies, er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: Geh hin, du sollst auf Erden für mich zeugen. in rauhes erz sollst du die glieder schnüren, mit stahl bedecken deine zarte brust. Nicht männerliebe darf dein herz berühren mit sünd'gen flammen eitler erdenlust. Nie wird der brautkranz deine locke zieren, dir blüht kein lieblich kind an deiner brust. Doch werd ich dich mit kriegerischen ehren vor allen erdenfrauen dich verklären. Denn wenn im kampf die mutigsten verzagen, wenn Frankreichs letztes schicksal nun sich naht, dann wirst du meine Oriflamme tragen und, wie die rasche Schnitterin die Saat, den stolzen Überwinder niederschlagen. Umwälzen wirst du seines Glückes Rat, Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen und Reims befreien und deinen König krönen. Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen. Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm. Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen und mich durchflammt der Mut der Cherubim. Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm. Den Feldruf hör ich mächtig zu mir dringen, das Schlachtroß steigt und die Trompeten klingen. Sie geht ab. Ende von Prolog.